Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Leute ärgern und ihre Meinung sagen. Das war für die Schriftstellerin Annette Kolb, 1870 in München geboren, ganz wichtig. Ihre Romane sind hintergründige Milieuschilderungen der Münchner High Society zur Prinzregentenzeit. Und Annette Kolb setzte sich zeitlebens ein für Frieden und Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich. Jeder Mensch, der schreibt, freut sich, wenn sein Text beachtet wird und etwas Gutes bewirkt. Annette Kolb, 1870 in München geboren, landet einen solch schönen Erfolg gleich mit ihrem ersten Zeitungsartikel. Die 20-Jährige hat in einer Münchner Menagerie einen Steinadler gesehen, eingesperrt in einem viel zu engen Käfig, ohne Möglichkeit, wenigstens die Flügel auszubreiten. Er litt unendlich. Immer wachsam starrte er voller Hass und Verzweiflung hinter eisernen Stäben, sodass man ihn auf der Stelle hätte totschießen mögen, um seiner Pein ein Ende zu setzen. Statt zur Flinte greift Annette Kolb zur Feder. Sie verfasst ein flammendes Protestschreiben und schickt den Text an die Münchner Neuesten Nachrichten, Münchens größte Tageszeitung. Welch herrliche Überraschung war es, ihn schon am nächsten Tage an erster Stelle abgedruckt zu sehen. Nicht nur dies. Sehr bald erhielt mein Schützling einen seiner Größe angemessenen Raum. Annette Kolb stellt fest, Worte sind nicht in den Wind gesprochen. Sie haben Gewicht, sie können etwas verändern. Dem Adler geht es fortan besser. Und ihr selbst auch. Ich sonnte mich in allerlei beifälligen Zuschriften und Äußerungen. Unter anderem einer Ansichtskarte aus Meran, deren Absender den Adler auch gesehen hatte und sich vorwarf, keinen Einspruch erhoben zu haben. Ich hingegen hatte das getan. Es war mein Adler gewesen. An den Adler denkt sie bis ins hohe Alter. Er ist ihr Spiegelbild, so freiheitliebend und raumgreifend wie sie selbst. Mit ähnlich wachem Blick, ähnlich scharf gemeißeltem Gesicht, mit ähnlicher Neigung zu Höhenflügen. Annette Kolbs Gesichtszüge sind nicht gefällig, aber geistvoll und eigenwillig. Doch noch interessanter als ihre äußere Erscheinung ist ihr Werk. Es sollte viel mehr gelesen werden, findet die Literaturwissenschaftlerin Hiltrud Henschel, die gemeinsam mit ihrem Mann, dem Literaturprofessor Günther Henschel, die Annette Kolb-Gesamtausgabe herausgegeben hat. Sie ist ja erstaunlicherweise ganz tief im 19. Jahrhundert verwurzelt. Und wenn man an ihr Erscheinungsbild denkt, diese schmale, hagere Dame mit ihren Kapotthütchen und Halbschleiern, dann denkt man, das ist total out. Aber das trügt. Sie ist eigenwillig, sie ist engagiert, ohne ideologisch zu sein. Und ihre Stellungnahmen zum Zeitgeschehen oder zum Nationalitätencharakter sind wirklich höchst bedenkenswert. Annette Kolb ist 97 Jahre alt geworden. Und dies in einem abgründigen Jahrhundert. Sie erlebt Kaiserreich und Weimarer Republik, zwei Weltkriege, Leben im Exil, die Teilung Deutschlands, die Bundesrepublik unter Konrad Adenauer. 1871, im Jahr nach ihrer Geburt, wird Deutschland nach dem Deutsch-Französischen Krieg unter dem preußischen Hohenzollernkönig geeint. Das traditionell sehr frankophile Königreich Bayern verliert seine Souveränität und wird Teil des Deutschen Reiches, dem Frankreich als der Erbfeind schlechthin gilt. Unheimlich rasch lebten sich im Reich der Gründerjahre die Deutschen und die Franzosen auseinander. Wurden diese immer französischer, jene immer deutscher. Das ist nicht gut für beide Länder. Annette Kolb denkt antinationalistisch und könnte auf ein deutsches Großreich sehr gut verzichten. Vor allem deswegen, weil ja die preußischen Hohenzollern den Kaiser stellen. Die Hohenzollern sind viel militaristischer als das kunstsinnige bayerische Wittelsbacher Königtum mit seinen engen Beziehungen zu Frankreich, denkt Annette Kolb. Und ihr ist die Freundschaft zwischen beiden Ländern sehr wichtig. Und als ich aufwuchs, da lag mir immer mehr am Herzen, dass die Franzosen und die Deutschen sich so liebten, wie ich die beiden zusammenliebte, denn ich habe zu beiden im gleichen Maße gehört. Annettes Mutter ist eine französische Pianistin und ihr Vater ein bayerischer Gartenarchitekt, Leiter des Botanischen Gartens in München. Annette und ihre Geschwister wachsen in einem etwas chaotischen, multikulturellen Bohème-Haushalt auf. Die Mutter betreibt einen kleinen Salon und es gehen Künstler ein und aus. Es sind immer interessante Leute da. Die Musik spielte natürlich eine sehr große Rolle in dem Haus. Meine Mutter war keine gute Hausfrau, aber sie war künstlerisch allgemein sehr begabt. Sie verstand sehr viel von Malerei und sie liebte die Literatur. Sie lernte Deutsch so weit, dass sie es lesen konnte, aber sie sprach es nicht. Mein Vater interessierte sich gar nicht für Literatur. Der las wissenschaftliche Bücher. Ich hatte am Speicher oben ein Zimmer mit 6 kleinen Fenstern und einen Flügel. Ich spielte als Kind sehr gut und es wurde schon daran gedacht, dass ich vielleicht eine Pianistin werden würde. Ich liebte die Musik mehr wie Bücher. Auch heute noch liebe ich die Musik am meisten. Aber ihre Meinung will sie auch sagen. Und dafür sind Texte besser geeignet. Völkerverbindung wird zu ihrem Lebensthema. Sie liegt ihr sozusagen im Blut. Das macht ihr Denken bis heute hochaktuell, sagt der Literaturprofessor Günter Henschel. Der Antimilitarismus, der Pazifismus, das sind ja ganz wichtige Dinge, die heute auch eine große Rolle spielen. Und dann kann man sie ja im Grunde schon so als eine Vorläuferin des Europagedankens sehen, wenn sie sich auch hauptsächlich in ihrer Zeit auf Deutschland und Frankreich, also die Herkunftsländer ihrer Eltern, und auf mehr die westlichen Länder, Italien, Spanien, konzentriert hat. Aber der europäische Gedanke ist in ihr schon immanent. Die Kolb-Annette, wie sie scherzhaft genannt wird, ist in so vieler Hinsicht zweierlei. Musikerin und Schriftstellerin, Bayerin und Französin, katholisch und kirchenkritisch, bürgerlich und königlich. Ja, in ihren Adern fließt das Blut der Wittelsbacher. Ihr Vater ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein unehelicher Sohn des bayerischen Königs Maximilian II. Joseph. Auch in der Liebe lässt sich Annette Kolb nicht einordnen. Als Klosterschülerin schwärmt sie für Mädchen. Später findet sie eher Männer interessant, allerdings nur auf Distanz. Schrankenlose Hingabe ist nichts für sie. Die verengt den Horizont. Denn das Gebundensein, das ist's. Das ist das Todesband, das uns an alle Endlichkeiten knüpft. Die Befriedigung, das Lustgefühl, niemanden zu gehören, ist aber so überbietend, dass man ebenso übermächtig daran hängen kann wie ein anderer am Genuss. Es ist jammerschade, dass keine Vergleiche möglich sind. Ja, es fragt sich, wer mehr zurückbehält. Der alle Dinge auskostet oder dem es glückt, sich von keinem fangen zu lassen. Das sagt Marie Klee, die Hauptfigur ihres ersten Romans, das Exemplar. Für ihn bekommt sie im Jahr 1913 den Fontane-Preis. Marie Klee ist das alter Ego von Annette Kolb und den ganzen Text über damit beschäftigt, einem englischen Diplomaten hinterherzureisen. Dieses Exemplar von einem Mann ist verheiratet, chronisch krank und ständig am Erscheinen gehindert. Bis sich zum Schluss doch noch eine Begegnung ergibt, kurz vor seiner endgültigen Abreise, kurz vor der endgültigen Trennung. Ein Gespräch nur, weiter nichts. Und doch. Für Marie Klee stand jetzt die ganze Welt in diesem Augenblicke still und ihr Gehirn glich einer ausgelöschten Tafel, die nichts vom Leben, nichts von alledem behielt, was ihr das Leben schuldig blieb. Es war getilgt. Höchstens, dass ein Schauer, ein plötzliches Beben ihrer Lippen mitten in einem sehr unverfänglichen Satz, ein Zittern ihrer strahlenden Hände verriet, was ihr diese teuer erkaufte Stunde wert bedünkte, in der sie nistete wie ein Adler, von göttlicher Öde umrauscht. Also Rainer Maria Rilke und Hugo von Hofmannsthal waren ganz begeistert von der Lektüre und haben ihr auch dementsprechend geschrieben. Aber das Ganze ist jetzt nicht irgendwie sexuell gezeichnet, sondern es geht eigentlich mehr um eine intime Diskussion beider oder ein Kennenlernen. Und das ist eigentlich das Aparte, dass es nicht darum geht, einem zu gehören. Das wäre viel zu wenig für Annette Kolb. Sie will für sich eigenständig sein und blieb es ja ihr Leben lang. Annette Kolb hat eine ähnlich distanziert intensive Liebesgeschichte erlebt. Aber eine richtige Beziehung scheint sich irgendwie nie zu ergeben. Sie beklagt sich nicht darüber, sondern genießt die Vorteile ihrer Lebensweise und pflegt einen großen Freundeskreis. Noch im Alter besteht sie darauf, mit Fräulein Kolb angeredet zu werden. Denn ich hab's nicht gehabt, legt sie zur Erklärung nach. Sie muss und kann viel Kraft aus sich selbst schöpfen, auch in harten Zeiten. Der Erste Weltkrieg bringt Deutsche und Franzosen erneut gegeneinander in Stellung. Alles, was Annette Kolb an deutscher Kultur liebenswert findet, und es ist viel, wird von den Kriegstreibern in den Hintergrund gedrängt. Ich war ja nicht antideutsch, ich war nur antikrieg. Und ich hasste das, ich hasste den Krieg, ich hasste den Krieg. Ich hasste, ich kann nicht sagen, wie ich da. Ich habe furchtbar gelitten. Ja, man könnte es fast ein Pamphlet nennen. Die Briefe einer Deutsch-Französin 1916 erschienen, in dem sie den Krieg ganz entschieden zur Blamage und Katastrophe erklärt. Und da waren natürlich die Reaktionen ganz kontrovers. Von naiv und dumm und Vaterlandsverräterin. Und die anderen haben sie erkannt als, das ist endlich die Stimme, die wir gebraucht haben. Weil sie stammt aus zwei Vaterländern und ist die Einzige, die sozusagen über den Zaun schauen kann. In diesen Briefen beschwört Annette Kolb das andere, das bessere Deutschland. Und empfiehlt ihm den engen Austausch mit der französischen Kultur, um die dunkle Seite Germaniens einzudämmen. Und sie sieht den Krieg auch als Ausdruck von Männlichkeitswahn. Überhaupt, um von den Männern zu reden, meine ich, dass gegenwärtig kein Grund vorliegt zu ihrer Überhebung. Ich bin nie eine Frauenrechtlerin gewesen und dieser Bewegung gegenüber stets passiv geblieben. Aber ich muss schon sagen, dass nach vielen Dezennien eines ausschließlichen Männerregiments ein derartig vollendeter Wirrwarr zutage gefördert wurde, gibt doch zu denken. Da ist sie ihrer Zeit ja ganz weit voraus gewesen. Der Neue Mann 1910 geschrieben, wo sie vor allem darauf abhob, dass der Mann sich ändern muss. Und sie ist nicht irgendwie im Ton kämpferischer Suffragetten, oder auch nicht mal heutiger vielleicht Feministinnen. Aber sie sieht ganz klar, dass die Frau lernen muss, sich selbst zu besitzen und der Mann eben umdenken muss. Wegen ihrer Antikriegshaltung droht die Verurteilung wegen Landesverrat und sie flieht in die Schweiz. Dort lebt sie von 1917 bis 21 an wechselnden Orten, unterstützt von Freunden, in Seelenpein und Geldnot. Ihr Buch Zarastro, westliche Tage, erzählt von dieser Zeit. Es ist ein Tagebuch der Enttäuschungen, ich verhehle es nicht. Gerade Sie sind das einzig Wertvolle daran. Warum lassen sich die Deutschen von einem Hut voll toll gewordener Idioten, so nennt Annette Kolb die oberste Heeresleitung, für einen vernichtenden Krieg begeistern? Polemisch macht sie auch Martin Luther dafür verantwortlich. Trotz ihrer vielen antiklerikalen Äußerungen in Richtung römische Amtskirche liebt sie den sinnenfrohen barocken Überschwang, die Mystik und die religiösen Rituale des Katholizismus viel mehr als den eher nüchternen Protestantismus. Luther galt mir nur deshalb als einer der Ahnherren des Krieges, weil sein Auftreten das Übergewicht des Nördlichen über das westliche und südliche Deutschland anbahnte und ein kahles, unkünstlerisches, unmusisches und humorloses Element in den Pulsen der Deutschen entsprang. Der verlorene Krieg ist eine schwere Hypothek für die Weimarer Republik. Viele Deutsche lehnen sie ab. Annette Kolb fühlt sich wohl mit ihr, auch wenn sie über den Untergang des bayerischen Königshauses ziemlich traurig ist. Fördermittel fließen und sie kann sich ein kleines Häuschen im Kurort Badenweiler im Schwarzwald leisten. Da ist Frankreich ganz in der Nähe. Das genießt sie sehr. Nur die Schriftstellerei trübt die Idylle. Denn Schreiben strengt an. Es muss doch endlich eingestanden werden, was für eine Qual das Schreiben ist. Nur den wenigsten Schriftstellern fällt nach der Arbeitszeit die Türe ihrer Werkstatt ins Schloss. Die Maschine, einmal in Betrieb gesetzt, fährt auch in der Lehre zu arbeiten fort. Und es entsteht der literarische Mensch, jenes selbst so zerquälte, für andere so ermüdende Geschöpf. Daphne Herbst, ihr zweiter Roman, beschreibt das Schicksal einer bayerisch-österreichischen Familie um die Zeit des Ersten Weltkriegs. Das Königreich Bayern liegt in den letzten Zügen. Und auch über Familie Herbst liegt, wie über den gesamten adeligen, gutbürgerlichen und intellektuellen Kreisen Münchens, der Schatten von Untergang und Dekadenz. Die schöne Daphne Herbst, ein Porträt der Lieblingsschwester Germaine, scheint wie ihr nobler Verlobter ein Mensch der Zukunft zu sein. Eigenwillig, freiheitsliebend und klug. Aber sie stirbt kurz nach der Hochzeit an einer Meningitis. So zart besaitete Instrumente sind bald zerschlagen. Es bedarf nicht allzu viel, Menschen wie Daphne zur Strecke zu bringen. Schont ihrer hegt sie die Unrobusten, die ihr nicht wohl als Gealterte oder als Greise euch vorstellen könnt. Denn gar verletzlich ist die einmalige Gestalt. Annette Kolb ist auch sehr zart beseitet und oft ziemlich konfus. Ständig muss man ihr verlorene Gegenstände hinterhertragen. Überall wird sie von den Kobolden der Unordnung verfolgt. Aber sie hat auch sehr viel Kraft. Die braucht sie auch bei dem, was jetzt kommt. 1933, sie ist 63 Jahre alt, ergreift Hitler die Macht. Seine Stimme geifert durchs Radio. Am 5. März hat sich das Volk entschieden und in seiner Mehrheit zu uns bekannt. Ich trete auf. Aber heute kam keine Musik. Es war wohl eine Störung. Gemurmel, Applaus, dann der Ansager. Dann Worte, von mir zum ersten und letzten Mal vernommen. In einem niederträchtigen Deutsch. Eine Stimme, die in Gebell ausartete. Töne und Untertöne des Hasses, der Rachgier, der hündischen Wut. Sie entfachten in mir ein Organ für alle Infamie, deren dieser Unmensch fähig sein würde. Denn vom Bewusstsein der Macht war dieser unbefugte Reder getragen. Und wenn er sie behielt, dann war Krieg. Ein neuer unmenschlicher Krieg unabwendbar. Aber nicht mit mir, war der Aufschrei meines Inneren. Im Februar 1933 packt Annette Kolb zwei Handkoffer und eine Hutschachtel. Ohne Hut begibt sie sich nirgendwohin, auch nicht auf die Flucht. In der Schweiz schreibt sie ihren dritten Roman, Die Schaukel, ein ziemlich genaues Porträt ihrer Herkunftsfamilie. Darin schaukelt es in jeder Hinsicht hin und her, zwischen Künstlern und Geldleuten, zwischen zugereisten Protestanten und katholischen Altmünchnern, zwischen deutsch-französischen Eltern und einer verschworenen Geschwistertruppe. Annette Kolb selbst hat sich in der Figur der Matthias porträtiert, ein Mädchen, das sich einen jungen Namen zugelegt hat und dessen Burschikosität die feminine Grazie ihrer Schwestern umso heller strahlen lässt. Sollen sie strahlen. Sie tut's auf ihre Weise. Und Matthias war wetterfest. Ihr geistiges Skelett so gefügt, dass es ohne ernstliche Bedrohung den Püffen des Lebens widerstand. Ein ausgesprochener Wunsch- und Willensmensch mit Erkenntnissen. Den kulturellen und mäzenatischen Einfluss des deutschen Judentums setzt Annette Kolb in der Figur der jüdischen Frau James ein Denkmal, die die drei Schwestern häufig zu sich in ihren Künstlersalon bittet und ein liebevolles Auge auf sie hat. Obwohl der Roman in Deutschland erscheint, noch ist nicht alles gleichgeschaltet, setzt Annette Kolb gegen den Widerstand ihres Verlegers eine Fußnote durch. Wir sind heute in Deutschland eine kleine Schar von Christen, die sich ihrer Dankesschuld gegenüber dem Judentum bewusst bleibt. So denken nicht mehr viele. Deutschland ist für Annette Kolb verloren. Ruhelos streift sie durch verschiedene europäische Länder und nimmt dann Wohnung in Paris, Dort fühlt sie sich geborgen in einem großen deutsch-französischen Freundeskreis und erhält auch die französische Staatsbürgerschaft. Oh, ich hätte eine so kategorische Entfremdung von Deutschland nicht für möglich gehalten. Es war keine schmerzhafte Trennung, aber es ist ein endgültiger Bruch, ein Nicht-Dazugehören bis ins Tiefste. 1941, nach dem Einmarsch der Deutschen in Frankreich, flieht sie nach New York. Vorher hat sie noch ihre Franz-Schubert-Biografie fertiggestellt, unter Angstzuständen. In New York hält sich die 71-Jährige mit dem Übersetzen ihrer Mozart-Biografie aus dem Jahre 1937 über Wasser, finanziell und seelisch. Zwar kehren sich die Dinge ans Licht, doch diese Welt kennt kein Erwachen. Retten wir uns in die Schönheit, die Güte, den Geist. Nehmen wir unsere Zuflucht zu den Sonnen, die uns leuchten. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrt sie nach Europa zurück. Nach einigen Zwischenstationen in anderen Ländern nimmt sie ihren letzten Wohnsitz doch in München, in der Händelstraße 1. Zahlreiche Ehrungen werden ihr zuteil, aber da ist ein Bruch in ihrer Seele, der nicht heilt. Vom Nachkriegsdeutschland ist sie nicht begeistert. Das kann man den 1964 erschienenen Zeitbildern entnehmen. Die meisten Monarchen wurden abgeschafft. Und statt ihrer wurde der Reichtum auf den Thron gesetzt. Nach Belieben kann er den Anstreicher oder Maurer auf Stundenlohn beschäftigen. Dieser wird seiner Tage froh. Bald, oh bald, schwebt ihm der in der Tat so begehrenswerte Volkswagen vor, als dessen Herr über Stadt und Land eine Autostraße zusausen kann. Doch es gibt einen Lichtblick. Die offizielle Aussöhnungspolitik zwischen Frankreich und Deutschland unter Charles de Gaulle und Konrad Adenauer freut sie sehr und sie unterstützt sie, wo sie kann. Auch Israel ist ihr sehr wichtig. Sie ist immer dafür gewesen, dass die Juden einen eigenen Staat haben. Ihre letzte Reise führt sie ins Heilige Land, begleitet von einer Pflegerin und einem Arzt. Immerhin ist sie schon 97 Jahre alt. Sie stirbt im selben Jahr, am 3. Dezember 1967. Ja, ich war Deutschland, weil ich Frankreich war. Kein Deutschland, es sei denn ein abendländisches, gelänge aus seiner Irre heraus. Selbst ein Deutschland, das sich von seinen Fesseln befreit hätte, seine heutige Schmach sowie die Verbrechen, die in seinem Namen geschehen, in Vergessenheit brächte, fände ohne Frankreichs Hand nicht mehr zu sich zurück. Wir sind ein Häuflein, verschwindend klein geworden, eine Handvoll Menschen nur mehr, die wir die Verhängnisse der letzten Jahrzehnte in ihrem eigenen Blute miterlebten. Sie hörten Annette Kolb, Vermittlerin zwischen Frankreich und Deutschland. Ein Beitrag von Brigitte Kohn. Es sprachen Annette Spohler und Axel Wostri. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Eva Demmelhuber. Redaktion Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio Wissen.